am Ufer der Zeit, wo die Wellen sich brechen, wirkt das Leben mit Stille, um ewig alle Dinge zu flechten. Die Hochzeit beginnt, zwei Herzen sind nun vereint, eine neue Geschichte vor Freude wird geweiht. Ufer der Zeit, wo die Stunden verwehen, Geburt und Tod, sie kommen und gehen. Leben und Niedergang, ein ewiger Tanz, ein Kreislauf der Alchemisten, der Wandel im Glanz. Neues Leben entspringt, ein zartes Geschrei, die Geburt ein Wunder, so hell wie der Mai. Kindheit und Jugend, die Jahre vergehen, doch die Zeit fließt dahin, lässt nichts bestehen. Ufer der Zeit, wo die Stunden verwehen, Geburt und Tod, sie kommen und gehen. Leben und Niedergang, ein ewiger Tanz, im Kreislauf der Alchemisten, der Wandel im Glanz. Aus dem Tod wird die Erde das Leben.